Er hat's lange mich gemieden, denn ich mit Trüben ihr gemeint. Fand's in der Schuld, ich erlitten, dass ich nie größer Not erleid. So lebt mein Lieb nach seinem Leben, ich bin ein Wien, dass ihm von Wiebe mir Liebes mir geschah, wie mir von ihm geschehe. Mir auch ihn gerne nie gesach, dann ich ihn hüte sehe. Mir ist für Liebe nur geschehen, dass mir so lieben ihr geschah. So gerne han ich sie gesehen, dass ich sie gerne nie gesah. Ich scheid ihr Mut von schwachem Mute, sie ist so gut, ich will mit Gute ihr lohnen, ob ich kann, als ich doch gerne kunde. Will mir Freude nicht ergann, da nicht mir selbst.